Warum verschwinden Kinder und Jugendliche? Jedes vermisste Kind zählt. Kleinkinder, sie verlaufen sich beim Spielen, verlieren in Menschenmengen den Anschluss oder geraten in schwierige Familiensituationen. Nur in sehr seltenen Fällen handelt es sich um eine Entführung. Schulkinder, sie laufen nach Streit davon, fühlen sich überfordert durch Mobbing oder schulischen Druck oder brechen nach riskanten Online-Kontakten plötzlich den Kontakt ab. Jugendliche, sie fliehen vor Konflikten, Stress oder emotionalem Druck, treffen sich mit unbekannten Personen aus dem Internet oder suchen Abenteuer und Freiheit. In seltenen Fällen steckt Ausbeutung oder Menschenhandel dahinter. Doch eines ist wichtig. Die meisten Kinder werden innerhalb weniger Stunden oder Tage wieder gefunden. Warten Sie nicht. Geben Sie bei der Polizei eine Vermisstenmeldung auf. Es gibt keine Wartezeit. Die Hotline 116 000 ist rund um die Uhr für Sie da.